بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد machen wir weiter mit der 43. Frage, in der es heißt, was bedeutet der Glaube an Allah, الإيمان بالله. Und ich habe gemerkt, der Übersetzer hat auch ein bisschen Probleme gehabt bei den Übersetzungen, aber inshallah ta'ala gemeinsam schaffen wir das. Der Glaube an Allah ist die feste Überzeugung oder auch ganz normal der feste Glaube, weil im Deutschsprachigen kann man auch Glaube übersetzen mit Glauben bedeutend, ich zweifle an eine Sache und ich sage, ich glaube, das war so, aber ich kann auch sagen im Deutschen, ich glaube daran, was eine feste Überzeugung voraussetzt. Und darum geht es ja, eine feste Überzeugung, eine feste Bestätigung im aus tiefstem Herzen an die Existenz Allahs, also dass es Allah subhanahu wa ta'ala gibt, dem niemand vorausgegangen ist und niemand folgen wird. Also er ist, wie es auch weiter heißt, er ist der Erste, vor ihm nichts war, und er ist der Letzte, nachdem es nichts geben wird oder nachdem es nichts gibt. Und dann heißt es, er ist der Äußere, könnte man sagen, der Offenkundige, der Scheinkundige, über dem niemand ist, also keiner steht über ihn. Er ist der Höchste, sozusagen, könnte man auch sagen. Dann heißt es weiter, er ist der Innere, könnte man sagen, der Verborgene, welcher nicht erfasst werden kann, könnte man das übersetzen, oder ohne es ihn nichts gibt, bedeutend, er kennt das Innere auch, die verborgenen Sachen kennt er auch, was wahrscheinlich eher dazu trifft. Also er ist der Bekenner des Verborgenen und des Offenkundigen sozusagen. Dann sagt der Autor weiter, der Lebendige, der sich selbst Erhaltende, der Einzige, der immer da ist, der nie zeugte und nie ist er gezeugt worden. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, natürlich als Antwort gegenüber jenen, die sagen, Allah hat Kinder oder Allah hat ein Kind, drei Kinder, 1000, je nachdem, welcher Religion man angehört, dass man diesen Frevel oder diese Ungeheuerlichkeit über den Schöpfer aller Dinge preisgibt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat nicht gezeugt und er wurde nicht gezeugt. Und nichts und niemand ist ihm gleich. Wir kennen das aus Qul huwallahu ahad, Suratul Ikhlas. Und seine Einigkeit oder seine Einzigkeit betrifft drei Aspekte. Seine Einheit, der Monotheismus, dass man ihn eins macht, dass er ein einziger ist, das hatten wir auch schon angesprochen, besteht aus drei Kategorien, sozusagen der Monotheismus, der Tawhid, besteht aus drei Kategorien. Das erste ist Al-Uluhiyya, und das ist die Anbetung in der, das ist die Einsmachung in der Anbetung. Und deswegen wurden hauptsächlich alle Gesandten gesandt, damit die Leute Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbeten und die Anbetung falscher Götter unterlassen. Das zweite ist die Ar-Rububiyya oder Tawhid al-Ar-Rububiyya, die Einsmachung der Monotheismus oder die Einzigkeit, die Einheit in der Herrschaft, dass man erkennt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer aller Dinge ist, dass er leben und sterben lässt, dass er alles die Leitung hat und so weiter. Und die dritte Kategorie ist Tawhid al-Asma wa Sifat, das ist der Tawhid in den Namen und Eigenschaften, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht einem Menschen gleichschreibt und dass man die Eigenschaften von Allah auch nicht einem Menschen zuschreibt. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Kategorie auch, in der viele Sekten in die Irre gegangen sind. Aber inshallah ta'ala werden wir alles Stück für Stück aufklären. Barakallahu fikum, das war bezüglich der Bedeutung von Iman. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.